Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Wir sind ja verbannt aus dem UKW von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und trotzdem habt ihr uns hier gefunden auf dem Kabel oder im Podcast oder wo auch immer. Und das freut uns ganz doll, denn das ist eine Leistung. Wir haben ungefähr 90% unserer Hörerinnen und Hörer verloren durch diese Maßnahme der MABB. Und umso toller, wenn ihr uns wiederfindet und vielleicht helft ihr euch auch aktiv dabei mit, anderen Leuten zu sagen, wo man uns finden kann, denn das ist wichtig für unabhängige Nachrichten, für freie Nachrichten hier in diesem Land und überhaupt auf der ganzen Welt. Am Mikrofon begrüßt euch herzlichst Markus. Heute in der Sendung... Ja, heute am 1. April machen wir keine Scherze, sondern wir steigen an in die traurige Realität, die todernst ist für viele Menschen, nämlich die Gentrifizierung als ein Teil des sozialen Angriffs von oben nach unten, der ja permanent in unserer Gesellschaft zur höchsten Gut erhoben ist, via Grundgesetz, Eigentumsregeln, manche nennen es auch Kapitalismus. Und wir haben einen Kiezspaziergang besucht, in Neukölln, der fand Ende des Monats März in Neukölln statt. Der begann vor dem geräumten Kiezkneipe-Syndikat. Seit der Räumung, viele werden sich noch erinnern, tausende von Menschen damals auf den Beinen und vor allen Dingen tausende von Polizistinnen, die das Ganze durchgeprügelt haben. Und seitdem, seit über 5 Jahren, steht diese Kneipe leer. Und das ist symptomatisch für vieles, was im Augenblick an Verdrängungsprozessen in der Stadt läuft. Der Kiezspaziergang stand unter dem Motto vergessene, verlorene Kneipen, verdrängte Kneipen vielmehr, glaube ich, das war der korrekte Titel. Und es waren über 100 Menschen gekommen, ich war sehr erstaunt, ich hatte eher so mit 10, 20 gerechnet zu so einem Spaziergang, aber sie waren da, viele Leute interessiert aus dem Stadtteil. Und es ging vom Syndikat los, es ging dann weiter an der Infofront vorbei, es wurde die Gentrifizierung in der Herfurtstraße ansehnlich vor den Fassaden geschildert. Es gab auch Bilder zu sehen, was natürlich im Radio ein bisschen blöd ist, weil ihr könnt im Radio keine Bilder sehen. Aber ich denke, das ist auch so verständlich. Es ging dann weiter zu einer weiteren Kiezkneipe namens Dafke, die räumungsbedroht ist. Dann gab es, also aktuell in 2 Monaten sollen die rausfliegen, dann gab es... Berichte über bereits vergessene oder zwangsgeräumte Lokale rund um den Schiller-Kiez. Es gab das Beispiel des Schillers, wo ja sehr viel Nachbarinnenvernetzung und auch politische Initiativen entstanden sind aus der Kneipe. Es ging dann weiter, auch über die Weisestraße aller Eck. Es gab Historisches zur Arbeiterkneipen, die ja gerade in der Weisestraße bis vor ein paar Jahren noch sehr viele zu sehen waren. Es ging dann weiter auf die Hermannstraße, wo Lidl seit über 5 Jahren ein Gelände leer stehen lässt, wo sie irgendwann vielleicht mal bauen wollen, aber keiner weiß es so richtig und der Bezirk ist auch wohl nicht gestimmt, sie dazu zu zwingen, den Leerstand von 2 Wohnhäusern und diversem anderen Gelände endlich mal zu beenden. Und dann, den Abschluss fand das Ganze in der Hermannstraße 48. Dort in den Innenhöfen sind ja mehrere Wohneinheiten geräumt worden. Es war auch eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Da spielte sich das Ganze ums Vorkaufsrecht. Und der Bezirk Neukölln war durchaus willens, hier den Mieterinnen und Mietern ihren Lebensraum zu erhalten. Aber er kam durch die Gesetzeslage nicht zum Zug. Das ist dann sozusagen der letzte Beitrag heute in der Sendung. Das alles hören wir zusammen mit ein paar Musikschnipseln und anderen Audioeindrücken, die ich auf dem Spaziergang aufgenommen habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Also vom Kleinen ins Große oder vom Großen ins Kleine, wie ihr wollt, von der Gentrifizierung in den Neuköllner Weisekiez oder eben vom Neuköllner Weisekiez in die großen Wirren des Kapitalismus und der Verwertung von Wohnraum, Profitmaximierung und all die hässlichen Folgen, die das für die Menschen, die dringend Wohnraum brauchen, nach sich zieht. Los geht's! Lauter solche Sachen, nimm meine waren halt jetzt ein paar Lieder von Leuten, die auch hier im Syndikat waren, die das als Soli-Songs gemacht haben. Das letzte war Bassado Vor. Der Sänger, der hatte hier vorne um die Ecke auch einen Plattenladen. Der Plattenladen ist nicht mehr da. Guido ist auch nicht mehr da, der ist gestorben. Und das andere Songs waren von Leuten, die auch hier in der Kneipe waren. Wir wollten halt hier loslegen, am Beispiel vom Syndikat so ein bisschen was und dann halt durch die Gegend spazieren. Und Kneipen als Beispiel dafür, wie sich hier diese Entwicklung hier verändert hat. Wie Leute verschwunden sind, wie Orte verschwunden sind und da sind die Kneipen halt ein Beispiel. Es sind nicht nur Kneipen verschwunden, es sind Wohnungen verschwunden, es sind Läden verschwunden und vor allen Dingen sind eine Menge Menschen in den letzten 10, 15 Jahren hier verschwunden. Die weggehen mussten, weil sie die Miete nicht mehr zahlen konnten, weil es zu teuer war und weil mittlerweile viele Leute halt hier hergezogen sind, die mehr Geld haben, als die hier gewohnt haben. Und dementsprechend haben sich einige Eigentümer halt gesagt, okay, warum sollen so Leute hier billig wohnen lassen, wenn es andere Leute gibt, die hier viel mehr Miete zahlen. Das ist so die Entwicklung, die hier gelaufen ist. Ich wollte am Anfang hier kurz was sagen, allgemein zu der Entwicklung hier im Kiez. Also, die Lage in Neukölln wird immer ernster. Viele Neuköllnerinnen und Neuköllner werden Opfer einer rücksichtslosen Politik, die völlig an den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner vorbeigeht. Die derzeitige Wohnungspolitik beruht auf drastischen Mietpreissteigerungen sowie auf der Zerstörung von Wohnraum durch die Schaffung von immer mehr neuen Gewerbeflächen und Büroräumen. Die Marschrichtung ist klar, Neukölln soll in den Hauptstadt-Image entsprechend aufgewertet werden. Und werden halt hier immer mehr neue Großprojekte geplant, umgestaltet und diverse Häuser. So meinte Buschkowski, ehemaliger Bezirksbürgermeister, ein gutes Mittelklassehotel hat in Neukölln seinen Platz. Klassenkampfparolen wie Arbeiterquartier sind da wenig hilfreich. Neukölln besteht ja nicht nur aus Sozialhilfeempfängern. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Umstrukturierung ist die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen, der verstärkte Ausbau von Dachgeschossen, zum Beispiel da oben, und die Luxusmodernisierung zahlreicher Wohnungen. Dadurch sollen Besserverdiener angezogen werden. Die alteingesessenen Mieterinnen und Mieter werden im Zuge dieser Entwicklung vertrieben, da sie sich ein Leben in Neukölln nicht länger leisten können. Auch für kleine Gewerbetreibende wie Trödler, Bäcker, Schuster und andere sieht die Zukunft schlecht aus. Doch diese verkennen ihre Lage. Sie erhoffen sich von den neuen Mieterinnen und Mietern zahlungskräftige Kundschaft und unterstützen damit die Umwandlung Neuköllns. Die Gewerbetreibenden machen sich dabei aber nicht bewusst, dass sie sich ins eigene Fleisch schneiden. Der Herr Dudek, Vorsitzender der Aktion Hermannstraße e.V., Vereinigung der Gewerbetreibenden, sagt dazu, der Handel braucht zahlungskräftige Kundschaft und keine Nachbarschaft, die alles Geld, was sie zur Verfügung hat, für die Miete ausgeben muss. Auch im Verkehrsplan aus dem Bereich werden gigantische Projekte ins Auge gefasst, zum Beispiel ein 100-Ausbau und so weiter. Während sich die Regierung mit dem Ausbau des Individualverkehrs den Kopf zerbrechen, bleiben wichtige Bereiche wie die Jugendarbeit auf der Strecke. So werden durch massive Mieterhöhungen Projekte zum Aufgeben gezwungen oder an den Rand der Stadt gedrängt. Ich weiß, ob ein paar Leuten aufgefallen ist, ich habe ein paar Sätze weggelassen, damit es nicht aufhört, dieser Text wurde 1993 verfasst. Und wie ihr seht, ist die Entwicklung mehr oder weniger noch das Gleiche. Ich würde es nur so als Beispiel bringen, was sich hier geändert hat oder nicht geändert hat. Weil schon in Mitte der 90er Jahre gab es hier Initiativen, Projekte, die hier im Norden Neukölln aktiv waren. Von denen stammt auch das Flugblatt. Die haben damals 1993, 1992 und 1993 mehrere Demos veranstaltet zu verschiedenen Themen. Entwicklung Neukölln. Die kann man sich nachgucken. Es gibt so einen Blog, NK44, No StateNet. Da sind diese Sachen dokumentiert. Da sieht man auch, was es schon vor 30 Jahren schon breitere Proteste hier gab, welche Gruppeninitiativen und Projekte es damals gab. Und dann kann man da mal vergleichen, was von denen heute noch übrig geblieben ist. Denen, die drin saufen! Loslegen wollen wir jetzt hier, dass hier Christian was zum Syndikat erzählt, was hier seit 1985 existierte und vor 6 Jahren geräumt wurde. Ja, hallo. Es ist schön, dass so viele Leute hier sind, trotz dieses ja auch weiterhin traurigen Anlasses. Und auch schön, dass wir hier stehen. Das Syndi bleibt dreckig. Mich hat es gerade nochmal wirklich angefasst, hier Gulli und Bastardo vorzuhören. Es war einfach, ja, ist Teil dieses Kiezes, ist Teil der Kneipe gewesen. Ja, wie gerade schon gesagt, 1985 wurde das hier eröffnet als Kollektivkneipe. Davor war es auch immer schon irgendwelche Neuköllner Kneipen. Aber 85 wurde hieraus dann das Syndikat. Und es hat bis zum Schluss, bis 2020, auch immer als Kollektivbetrieb stattgefunden. Wir haben uns halt um viele Dinge einen Scheiß gekümmert. So, wir mussten nicht unbedingt kommerziell erfolgreich sein, weil kein Chef davon leben musste. Und die meisten von euch haben es ja wahrscheinlich auch nochmal mitgekriegt, wie es ging. Dann kam 2017 diese unsägliche Kündigung, dass unser Mietvertrag nicht verlängert wird, ohne Gründe. Wir wollten verlängern, haben ja auch dafür gekämpft, wussten nur nicht, mit wem wir sprechen sollen, weil diese Luxemburger Firma, die uns besessen hat, nicht geantwortet hat. Und dann haben wir mit viel Glück und einer ganz, ganz guten Recherche herausgefunden, dass Piers Global dahinter steckt, dass es eine Milliardärsfamilie aus Großbritannien ist. Was dann ja auch 2017, 2018, erinnert ihr euch ja vielleicht auch noch, dass die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen kam da auf, wo es darum ging, ab 3000 Wohnungen sollen Konzerne enteignet worden werden. Piers Global kannte zu dem Zeitpunkt noch keiner und wir konnten innerhalb kürzester Zeit über 3000 Wohnungen nachweisen und hätten damit halt den Nachweis gehabt, dass auch sie enteignet werden müssen. Eigentlich besitzen sie viel mehr als 3000 Wohnungen. Sie selber haben damals gesagt 6000, sie haben aber auch immer weiter zugekauft. Das heißt, wir dürften jetzt irgendwo bei 9, 8, 9, 10.000 Wohnungen oder sowas liegen. So genau wissen wir das nicht. Dann kam 2020 diese unsägliche Räumung. Das haben ja viele ja auch mitgekriegt, wie dieser Kiez für 2 Tage hermetisch abgeriegelt war. Eigentlich ein militärischer Sperrbereich war. Also Anwohnerinnen durften nur noch mit Personalausweis hier rein, selbst kleinste Kinder. Ich erinnere mich noch, dass lange vor der Räumung hier schon ein 10-jähriger Sohn aus dem Hinterhof nicht nach Hause gelassen werden sollte, weil er keinen Personalausweis hat. Ein 10-jähriger, den wir dann nur mit Begleitung von Anwälten überhaupt nach Hause bringen konnten. Gleichzeitig war hier der Kiez ja komplett ausgeleuchtet die ganze Nacht, Hubschrauber drüber. Ich glaube, 720 Polizeikräfte waren hier, die 129.000 Dienstkräftestunden, so heißt es offiziell, hier für diese Räumung verbracht haben. Das heißt, man kann sich ungefähr ausrechnen, wie viel Millionen der ganze Spaß gekostet hat, dafür, dass es jetzt seit über 5 Jahren einfach leer steht und vor sich hinschimmelt. Und wofür das Ganze, ja, gute Frage, kann ich euch leider nicht beantworten. Wir waren aber ja auch einfach nur ein Beispiel von denen, die sich dann immerhin gewehrt haben, was viele auch nicht können oder sich auch nicht trauen. Das war unser Vorteil, dass wir es einfach gemacht haben und uns gewehrt haben. Und gleichzeitig waren wir ja auch nur ein Auftakt für den Beginn von einer Räumungswelle von mehreren linken Projekten, Hausprojekten, Wagenplätzen, Kneipen und anderen Zusammenschlüssen. Wahrscheinlich war auch deshalb, weil wir die Ersten waren, die geräumt wurden, dieses Polizeiaufgebot hier so enorm martialisch. Gleichzeitig gab es ja, Live-Schalten in alle Welt von hier. Bild-Zeitung durfte sich hier sogar frei bewegen, während alle anderen Journalisten, ich glaube, da drüben in so einem kleinen Gatter eingepfercht waren, durfte die Bild-Zeitung sich hier ganz normal bewegen und irgendwelche komischen rechten Streamer. Und alle anderen waren irgendwie an den Rand gedrängt und durften irgendwo in den Seitenstraßen demonstrieren. Nach der Räumung war für uns lange Schluss, bis wir dann vor 3 Jahren das große Glück hatten, das alte Leica in der Emserstraße übernehmen zu können und da jetzt weiterhin als Kollektivbetrieb versuchen, vor uns hinzuwursteln und unser Ding zu machen und weiterhin eine Kneipe für den Kiez sein zu wollen. Auch wenn das jetzt ein anderer Kiez ist, nicht mehr direkt hier, sondern da vorne im Emser-Kiez, aber auch da versuchen wir weiterhin den Kollektivgedanken aufrechtzuerhalten, ein Ort zu sein, wo sich eigentlich alle willkommen fühlen, die keine Nazis, Homophoben, Transphoben oder sonst irgendwelche Arschlöcher sind alle anderen sind herzlichst willkommen bei uns, nach wie vor. Man kann noch kurz erwähnen, noch eine andere Kneipe, die auch sehr lange war, ist hier vorne an der Ecke, was jetzt Felicia heißt. Da war in den 90er Jahren, gab es hier auch eine der ersten Szenekneipen, Loves. Das hat dann Ho gemacht. Danach gab es dann halt die lange Nacht, ziemlich lange. Die mussten 2022 oder so aufhören, weil extreme Mieterhöhungen da gekommen sind. Und dann stand die ganze Zeit lang der Laden leer. Und jetzt gibt es halt ein Café Felicia da drüben. Auch die Polizei hatte sich die Ehre gegeben, zu diesem nachbarschaftlichen Spaziergang zu erscheinen, und so fuhren wir dann begleitet von etwas Blaulicht, beziehungsweise gingen wir los, 120 Menschen, denke ich, waren zu dem Zeitpunkt anwesend. Los ging es gleich um die Ecke vom Syndikat in der Herfurtstraße, eine Gegend von ganz besonderer ökonomischer Dynamik. Also wir stehen hier an der Ecke, wo sich auch so ein bisschen zeigt, wie sich die Situation hier verändert hat. Also bis 2012 gab es hier schräg gegenüber, wo jetzt hier Café Herrlich und sonst was steht, eine Croissanterie, Bistro, Café, was von einer türkischen Familie betrieben worden ist. Und dann kam halt 2012, die mussten dann wegziehen, und 2012 gab es dann halt ein Konsortium von verschiedenen Projekten. Das nannte sich Schillerbar. Das sah dann zur Eröffnung so aus. Also gab es etwas rote Farbe. Das haben die dann aber mehr oder weniger mit integriert in das Design von ihrem Laden. Also das war die Schillerbar, daneben gab es die Schillerbackstube, daneben gab es dann noch das Schillerburger, wo es dann irgendwie Buletten gab. Das stieß nicht unbedingt auf Zuspruch hier im Kiez, und ja, wie gesagt, und es gab dann sogar 2019, gab es da wohl einen Brandanschlag auf Autos. Das sah dann so aus. Es war nie klar, wer das war. Es gab auch keinerlei Bekennerschreiben und sowas. Auf jeden Fall sieht die Situation mittlerweile so aus, diese Läden sind auch verschwunden. Das heißt, es war die erste Phase der Gentrifizierung und Aufwertung, sie sind weg. Danach gab es einen anderen Laden, einen anderen Namen, und jetzt seit einem halben Jahr heißt es halt jetzt Café Herrlich. Muss man mal sehen, wie lange das dann noch bleibt und was danach kommt. Also das ist hier mittlerweile so, dass viele Gewerbesachen angefangen haben und dann aber irgendwann doch wieder weggezogen sind, weil die Mieten dermaßen angezogen werden, dass auch die das nicht mehr finanzieren können. Und die Frage ist halt, was hier manche Immobilieneigentümer überhaupt denken, welche Mieten sie erwirtschaften können. Weil das geht eigentlich überhaupt nicht mehr so einfach. Okay, wir gehen, und hier ist, das ist so ein Beispiel von Protest und Widerstand, den es seit 2010 hier gibt. Also seit 2009 wird diese Wand immer wieder mit allen möglichen Plakaten, Informationen, Protestaufrufen plakatiert, und das funktioniert immer noch. Wer da ein bisschen gucken will, was da gelaufen ist, es gibt einen Film, so ein 2-Minuten-Video, was so quasi 15 Jahre lang so ein bisschen da zeigt, was hier so an der Wand so passierte. Das gibt es auch auf diesem Blog zu sehen, gibt es auch auf YouTube, ist es auch zu finden, wenn man dann guckt, Infowand, Weisestraße, Neukölln, wird man den irgendwie finden. Denen, die drin saufen! Ja, ich bin Stefan, ich betreibe hier das DAFKE, und uns gibt es zum Glück noch. Ah. Allerdings haben irgendwelche komischen Investoren gerade die Idee, dass es uns in 3 Monaten nicht mehr geben soll. Genau. Ich versuche das grob abzureißen. Das ist ein bisschen schwierig hier alles. Das Haus wird gerade verkauft. Wir kennen, also die Anwohner und ich, wir kennen den Käufer nicht. Wir kennen den Verkäufer nicht richtig. Das ist ein Testamentsvollstrecker, der hier abwütet und das Haus höchstbietend verkauft hat. Und zwar im Auftrag von Erben und der Haupterbe ist über Ecken das Land Berlin, wie sich herausgestellt hat. Denn eine landeseigene Stiftung ist der Erbe. Also das Land Berlin verkauft hier diese Häuser, also dieses Haus, das komplette Eckhaus, alle Wohnungen. Und im Zuge dessen wurde mir ohne eine richtige Begründung der Mietvertrag hier gekündigt. Mit einer Frist von einem halben Jahr. Hintergrund ist, dass sie sagen, mein Vertrag ist ungültig. Es ist ein Formfehler drin und er ist ungültig. Also sie halten sich nicht an laufende Verträge, die hier eigentlich noch mindestens 5 bis 9 Jahre laufen sollen. So wird hier mit Kleingewerbe in dem Kiez inzwischen umgegangen. Allein hier links war eine Schneiderei, die ist raus. Da vorne war der Friseur von wahrscheinlich jedem zweiten, der herumsteht. Die Daniela, die musste raus. Und ja, wir sind hilflos. Also die Leute, die hier im Haus wohnen, sind hilflos und wir in der Kneipe eigentlich auch. Das Einzige, was uns gerade bleibt, weil wir nicht mal einen Angriffspunkt haben, wie es im Syndikat auch war, weil wir nicht wissen, wer eigentlich die Beteiligten so richtig sind, dann das Einzige, was uns bleibt, gerade Bier trinken und Geld für einen Anwalt zusammenzusparen, dass wir uns irgendwie juristisch wehren können. Ja, deswegen, solange ihr die Chance habt, trinkt hier Bier. Ich hoffe, ihr habt irgendwie einigermaßen grob verstanden, um was es hier geht. Ne? Also, dass im Endeffekt das Land Berlin uns hier gerade richtig ans Bein pisst, weil eine Stiftung nicht mit dem Senat kommuniziert und irgendwelchen Leuten die freie Hand gibt, hier Sachen höchstbietend zu verkaufen. Und das Resultat ist genau das, dass hier Existenzen kaputt gemacht werden und die letzten günstigen Wohnungen im Kiez wahrscheinlich verschwinden sollen. Ich danke für eure offenen Ohren. Ich würde vielleicht auch eine Runde Schnaps ausgeben, wenn ihr wollt, weil ich habe ja noch offen. Nach einer kurzen Schnapsrunde gingen die TeilnehmerInnen weiter und es gab einen Bericht zu vielen verschiedenen Lokalitäten, die in den vergangenen Jahren von der Gentrifizierung verdrängt wurden. Ich habe hier noch ein paar Kneipenansichten, die man sich angucken kann. Die sollte man vielleicht ab und zu immer hochzahlen. Das eine ist halt der Bierbaum, das ist halt noch eine Kneipe, die es da unten in der Ecke gibt. Die gibt es halt auch schon Jahrzehnten. Und ist halt auch nach wie vor gut besucht und halt da gibt, das ist ein Foto von 2012, da gab es so den Schnaps für 80 Cent, aber gut. Und das andere ist ja, okay, das ist halt die Kneipe, die es da oben gab an der Ecke, die hieß Filou, ist jetzt auch seit 5-6 Jahren zu und oder noch länger. Und es ist irgendwann mal dicht gemacht worden mit irgendwelchen Drogengeschichten und sonst was. Und was da jetzt passiert, keine Ahnung. Das innen drin wurde alles zerkloppt und ist jetzt Rollos davor. Keine Ahnung, was mit dem Haus passiert. Und das ist, müssen wir halt mal sehen. Und das andere Ding ist halt hier, Bechereck ist geradeaus. Das sieht heute noch so aus wie 2012. Das werden wir ja nachher nochmal sehen. Wir gehen dann nachher da nach vorne an die Ecke, da wo das Schillers ist. Da wird jemand was zum Schillers erzählen. Ich wollte hier nur kurz was anderes noch sagen. Wir haben hier eine kleine Abkürzung gemacht. Wir wollten eigentlich durch die Lichtenrader laufen. Aber das wäre ein bisschen zu lang geworden. Weil da lässt sich ein paar Ecken halt auch zeigen, dass mittlerweile viele Kneipenstandorte mittlerweile in Wohnungen umgewandelt worden sind. Also auch an der Lichtenrader Ecke Kienitzer, da gab es mal die Kneipe Mayday. In den 90er Jahren war da ein Skatverein drin und das Ding ist halt auch dicht gemacht worden, ging es auch um Kokainhandel und so und Sachen und dann wurde halt, hat der Eigentümer halt dann eine Wohnung draus gemacht und da ist halt auch jemand, dann konnte da einziehen, der hier vorne an der Ecke auch in einer Wohnung gewohnt hat, wo das Haus in Eigentum umgewandelt worden ist durch die Firma Ziegert und der spätere Eigentümer, den ihn dann halt aus der Wohnung geschmissen hat und er hatte dann das Glück, dass er genau da in dem Haus Kienitzer Ecke Lichtenrader halt noch eine Wohnung finden konnte, wo vorher Mayday drin war. Und auch an der anderen Ecke weiter vorne ist halt auch, da gab es auch Gewerberäume. Da hat 2016 auch jemand mal kurzfristig versucht, eine Kneipe zu machen. Hat nicht funktioniert, weil das eine Ecke ist, die viel zu abgelegen ist. Und dann stand dann auch eine Zeit leer. Und dann hat dann, als die Firma Akelius, die hier eine Menge Häuser gekauft hatte, hat es dann umgewandelt in Wohnraum. Die haben es dann auch gedacht, warum soll man Gewerberaum leer stehen lassen, wenn man daraus 3 Wohnungen machen kann, mit denen man jeweils 600, 700 Euro verdienen kann. Also als Miete, die mittlerweile wahrscheinlich noch höher ist. So, das ist auch so ein Beispiel, was aus vielen Kneipen halt entstanden ist, die mal da waren und dann halt in Wohnraum umgewandelt worden sind. Und jetzt gehen wir da hoch bis zu der Ecke und dann wird Jana was sagen halt zum Schillers und den Kämpfen, die da stattfanden. Okay. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Genau so sieht's aus. Ihr hört Radioaktiv Berlin und das in den freien Radios Berlin-Brandenburg. Und die kriegt ihr auf dem DAB Plus Kanal 7D für Berlin, ne? Oder wenn ihr in Brandenburg hört, auf dem DAB Plus Kanal 12D. Jetzt fragt mich bitte nicht, was das bedeutet, weil ich habe gar kein DAB Plus Radio. Ich weiß auch ja nicht, was das ist. Aber ich kann euch sagen, es gibt es auch im Livestream. Und zwar einmal bei den freien Radios, das ist fr-bb.org. Da könnt ihr einen Livestream hören. Oder aber ihr geht auf die Webseite radio-metropolis.de. Da könnt ihr auch Livestreams hören von dieser Sendung und anderen aus den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Also radio-metropolis.de. Ansonsten halt, wie gesagt, für alle, die mit DAB Plus vertraut sind, Kanal 7D für Berlin oder Kanal 12D für Brandenburg. Ich hoffe, ihr findet uns. Machen wir weiter mit unserer Berichterstattung aus dem Neuköllner Weisekiez. Dort fand ein Kiezspaziergang statt zu verdrängten Kneipen und der Gentrifizierung und was das alles bedeutet. Hier ein weiterer Mitschnitt. Da hinten war das Allereck. Da gab es noch, also es war auch so eine Punk, also mittwochs war immer Punk und es war preisgünstiges Bier und DJs waren da und so weiter. Leider haben die dann Probleme mit Lärm, wegen Lärmstörung bekommen und mussten dann die Kneipe sozusagen auch räumen. Und der Wirt ist dann, hat dann die Zur Molle übernommen, das Gegenüber. Genau, und ich wollte mal noch allgemein was über Kneipen sagen und auch ein bisschen in die Geschichte gehen. Kneipen sterben aus, sie sind in ihrer Existenz bedroht. Laut Branchenverband gibt es noch 500 Eckkneipen in Berlin von 21.000. Ich möchte zunächst in die Geschichte gehen, denn Kneipen gibt es schon lange. Im Mittelalter hatten Kaschem, Spelunken und Kneipen einen zweifelhaften Ruf. Alkohol war in dieser Zeit wegen des verunreinigten Wassers ein Teil der Volksnahrung. Der chronische Alkoholismus war sozial akzeptiert. Das änderte sich in Europa erst im 18. Jahrhundert. Die Industrialisierung begann für das Proletariat mit einem Schnappschock. Denn es wurde mit Hilfe des Fusels in die Fabriken gelockt und dort bei Flasche gehalten. Die Arbeiterklasse brauchte lange, um sich von der entpolitisierenden Wirkung des Schnaps zu erholen. Die Sozialdemokratie kämpfte mit der Parole Schnaps ist Klassenverrat, Bier trinken sozialdemokratisch dagegen an. Es half die Einführung untergäriger Biere wie das Pilz. Seit den 1870er Jahren steigerte sich die Beliebtheit dieses Getränkes erheblich. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts entstand dann die klassische Arbeiterkneipe in Berlin in Zeiten des Sozialistengesetzes. Zwischen 1878 bis 1890 verbot das Gesetz sozialistische Organisationen, Versammlungen und Schriften. Der Sozialdemokrat Karl Kautsky schrieb: Das einzige Bollwerk der politischen Freiheit des Proletariers, das ihm so leicht nicht konfisziert werden kann, ist das Wirtshaus. In der Kneipe, also kann man sich heute gar nicht vorstellen, in der Kneipe bzw. im abgetrennten Saal eines Lokals trafen sich interessierte Arbeiter und Handwerker, um Zeitungen und Texte zu lesen und zu diskutieren. Die Kneipe war ein Ort der Politisierung. Die Kneipe hat aber auch noch eine andere Bedeutung. In Berlin entstand des S-Bahn-Rings eine riesige Mietskasernenstadt. Die Wohnverhältnisse der Arbeiter waren sehr beengt. Dazu kamen Schlafgänger, die zumeist Arbeiter waren, die sich aus Geldnot bei Arbeiterfamilien einen Schlafplatz für wenige Stunden mieteten. Die Männer flohen in die Gaststätten, meistens kleine, einfache Keller und Eckkneipen. Vorstellungen von Männlichkeit, die durch harte körperliche Arbeit begründet waren, dominierten. Der Kneipenbesuch von Frauen galt als unschicklich. Die Kneipen waren damals Männerwelten, Fluchtorte vor der Familie und dem häuslichen Elend. Berlin war berühmt für die Eckkneipenkultur. In dieser Stadt soll sich 1905 auf jedem zweiten Grundstück eine Kneipe befunden haben. Diese konzentrierten sich in der Innenstadt und in Arbeiterbezirken. Auf 175 Berliner kam eine Kneipe. Ab 1933 zerschlugen die Nazis die Arbeiterbewegung und damit auch die politische Kneipenszene, die für die Orientierung der Arbeiter eine große Rolle gespielt hatte. Nach der Befreiung vom Faschismus differenzierte sich auch das Arbeitermilieu und die Kneipenlandschaft aus. Aus klassischen Arbeiterkneipen wurden Quartierskneipen oftmals. Das Kneipensterben, also habe ich es auch in einem Buch gelesen, begann schon in den 50er Jahren, als allmählich in manchen Kiezen ein besserer Lebensstandard und entsprechende Wohnverhältnisse einzog. Also es gab zum Beispiel nicht mehr diese Schlafgänger und so weiter. Im Zuge der 68er Studentenbewegung entstand im Westteil Berlins die Szene-Kneipe. Viele Wirte hatten ab 1968 Probleme mit diesem neuen Milieu, sodass zum Beispiel Lokalverbote ausgesprochen wurden. Deshalb schuf sich die Szene ihre eigenen Kneipen, vor allem Aussteiger und Verweigerer übernahmen Lokale. Es gibt übrigens ein neues Buch dazu, es heißt »Echt progressiv bis voll krass – Die unkonventionelle Kneipenkultur West-Berlins 1968 bis 89«. Die Kneipen sterben aber langsam aus, die Ursachen sind vielfältig, die Lebensstile haben sich verändert. Der Alkoholkonsum, insbesondere der jüngeren Generationen, ist stark zurückgegangen. Der Existenzdruck nimmt zu, viele sind aufgrund des Stresses in der Arbeitswelt erschöpft und ziehen sich ins Private zurück. Den Ausgeschlossenen fehlt oft das Geld. Auch die Mediennutzung steht in Konkurrenz zur Kneipe. Früher war das der Fernseher zu Hause, heute bevorzugen die Jüngeren statt Alkoholsucht die süchtig machenden sozialen Medien. Aber auch die steigenden Kosten bereiten den Kneipen das gar aus. Die Wirte müssen Preise erhöhen und die Kundschaft bleibt aus. Manche Kneipenwirte finden keine Nachfolger und Kneipen verschwinden auch, weil der Umsatz nicht stimmt. Personalmangel und schlechte Löhne tun ein Übriges. Mittlerweile sind Lärmbeschwerden ein Problem, also wie auch hier beim Allereck. Es überleben Kneipen, so habe ich es jedenfalls gelesen, die Außengastronomie in guter Lage und Events wenn zudem Rücklagen da sind. Insbesondere die Corona-Krise führt zu einem Kneipensterben. In Berlin ist es vor allem die Gentrifizierung, die zum Niedergang der Eckkneipen führt. Es gibt so ein Ausstellungsbuch, Schillerpromenade 27, ein Haus in Europa. Da schreibt die Autorin über die Kneipen im Schillerkiez. Und zwar zählte sie im Oktober 1995 in 11 Straßen in dem Kiez 49 Gaststätten, zumeist Eckkneipen, die sich hinter Gardinen und Pflanzen verschanzen, also nicht einsehbar waren. Diese Kneipen waren fest in der Hand von Berliner Brauereien, wie Schultheiß, Engelhardt und Berliner Kündel. Die Brauereien spielen in diesem Zusammenhang auch noch eine Rolle. Die Szene-Kneipen für ein studentisches oder linksorientiertes Publikum, Zenzi, was in der Selchower Straße war, Lofts, wo dann die Lange Nacht war, und Syndikat, die sie vor 30 Jahren aufzählte, gibt es inzwischen dort nicht mehr. Auch nicht mehr die Lange Nacht, das Schillers, das Allereck und andere Kneipen, die in den letzten Jahren schließen mussten. Geblieben sind insgesamt ungefähr eine Handvoll Eckkneipen. Die Kneipe als sozialer und vor allen Dingen auch politischer Ort ist allerdings heute selten. Aber es gibt, hatten wir schon, erfreuliche Ausnahmen wie das Syndikat, das sich jetzt in einem anderen Neuköllner Kiez befindet, in der Emserstraße. Und das Syndikat führt übrigens auch politische Veranstaltungen in einem Raum durch. Das ist auch sehr interessant. Es braucht die Kneipe als Ort der Begegnung. Kneipen haben eine soziale Funktion. Und wenn wir jetzt was trinken könnten, Prost auf die Kneipe. Zu verstehen, dass du Genau, also hier, Ecke Schillerpromenade, Ecke Okerstraße, war früher des Schillers. Also hier war seit Jahrzehnten schon immer eine Kneipe, bis auf die letzten 5 Jahre. Aber 2009 hat der Waldemar Schwienbacher, genannt Waldi, hier des Schillers gegründet und kontinuierlich umgebaut und erweitert. 10 Jahre später hat er allerdings dann die Kündigung bekommen seines Pachtvertrags, beziehungsweise der wurde nicht, wie es gewohnt war, verlängert. Stattdessen hat er einen neuen Pachtvertrag angeboten bekommen, wo die Pacht ungefähr 3-mal so hoch war wie vorher. Das wäre für ihn natürlich nicht zu stemmen gewesen. Dem voraus ist mal wieder ein Hausverkauf vorausgegangen, und zwar von der früheren Hauseigentümerin an eine Firma. Diese Firma hieß Aramis GmbH und war Teil des Firmennetzwerks der Samwa-Brüder. Die Samwa-Brüder haben Zalando gegründet und sind ansonsten auch reich geworden mit Investitionen in Immobilien und Startups. Und haben dann dieses Haus erworben und wollten hier dann auch gerne mehr Profit machen, als der Waldemar mit seiner kleinen Eckkneipe da erwirtschaften konnte. Er wollte erst gar nichts unternehmen, weil er halt dachte, die haben das Recht auf ihrer Seite, was ja formal auch so ist. Gäste und Freunde haben ihn dann doch überredet, sich zumindest einen Anwalt zu nehmen, und aus den Gästen und HausbewohnerInnen hat sich dann auch eine Initiative gegründet, die haben sich, also ich war auch dabei, ich war Gast hier und habe auch hier gearbeitet in der Kneipe, wir haben uns Schiller-Initiative genannt, Proteste organisiert, Öffentlichkeitsarbeit gemacht und uns mit dem Syndikat zusammengeschlossen, weil der Schiller-Kiez ist natürlich ein widerständiger Kiez, was Verdrängung angeht. Und durch diese Organisierung konnten wir es erreichen, dass der Waldemar nochmal einen etwas günstigeren Pachtvertrag für 3 Jahre angeboten bekommen hat. Das war dann, glaube ich, nur ungefähr die doppelte Pacht von vorher. Das war für ihn dann okay, weil er war schon über 60, wollte sich dann eh bald zur Ruhe setzen in seinem Kleingarten und einfach gerne noch 3 Jahre weiterarbeiten. Ich zeige euch auch mal den Waldemar. Der ist leider dann Ende 2020 verstorben an einem Herzinfarkt, als er hier gerade die Treppe in dem Haus zu einer Freundin weiter oben im Haus hochgegangen ist, um mit ihr was zu besprechen. Der hat hier Tag und Nacht in der Kneipe gearbeitet, hat aus der Kneipe ein Wohnzimmer gemacht für viele Nachbarinnen, Nachbarn hier im Kiez. Dort hat sich auch die Initiative Tempelhof 100 gegründet damals, die den Volksentscheid gegen die Bebauung des Tempelhofer Felds erfolgreich durchgebracht hat. Außerdem hat sich hier auch die Lokalzeitung Kiez und Kneipe zu ihren wöchentlichen Redaktionssitzungen getroffen. Ich finde, das zeigt nochmal, dass Kneipen halt, außer zum Saufen, was auch wichtig ist, aber einfach wirklich auch Orte sind, wo Protest organisiert wird, wo Menschen zusammenkommen. Das sind soziale Orte, und wie des Schillers waren es auch nicht so teure soziale Orte, oder wo du auch anschreiben konntest oder auch mal nicht bezahlen konntest, wenn du kein Geld hattest. Und das ist einfach schade, wenn sowas wegfällt. Und seit Waldemars Tod stand die Kneipe jetzt auch 5 Jahre leer. Jetzt bewegt sich hier was. Ich habe gehört, der neue Laden soll Schattenwerk heißen, und die zahlen auf jeden Fall wesentlich mehr Miete, haben mir aber auch gerade gesagt, dass es das Beste war, was sie in Berlin finden konnten. Also muss ziemlich krass sein, wenn man heute eine Kneipe eröffnen will. Außerdem sind es, habe ich jetzt auch erfahren, Leute, die hier in Neukölln leben und auch gerne hier, also hier Stammgäste in Kneipen im Schillerkiez waren. Also schaut vielleicht gar nicht so schlecht aus. Genau, danke. Innen, die drin saufen. Dann gingen wir weiter auf die Hermannstraße, wo es bereits seit 5 Jahren ein leerstehendes Gelände gibt, und hörten, was da los ist. Ja, also ich wollte nur noch kurz was sagen zu diesem Gebäudekomplex auf der anderen Straßenseite gegenüber, wo Kinderwagen steht und so weiter, und dahinter ist ein größerer Wohnkomplex. Und dieser ganze Komplex steht mehr oder weniger auch schon seit 5 bis 10 Jahren leer, wird quasi nicht genutzt, und die Wohnungen werden noch nicht bewohnt, werden noch nicht vermietet, und das liegt halt hauptsächlich daran, dass irgendwie vor 6 oder 7 Jahren der Lebensmitteleinzelhändler Lidl dieses Gebäude gekauft hat, und mit der Idee, dort einen neuen Lidl hinzustellen, kombiniert mit einem Wohnraum, mit Wohnungen. Und jedenfalls tut sich die ganze Zeit nichts, und irgendwie ist jetzt anscheinend ein bisschen was in die Gänge gekommen. Es gab mehrere Anfragen im Bezirksamt, was da eigentlich man kann da Einwohneranfragen stellen, was passiert und so weiter. Und da wurde dann letztens geantwortet, okay, es gab Gespräche mit der Eigentümerin und geplant ist jetzt ein Einzelhandelsmarkt mit PKW-Stellplätzen und Anlieferung im Erdgeschoss, einem Lebensmittelmarkt im ersten OG und Wohnungen im zweiten und dritten Obergeschoss sollen ca. 35 Wohneinheiten dort entstehen. Und da sagt halt der Stadtrat für Bezirkslinks, dass es halt ein Vertrag nach dem Neuköllner Modell geschlossen werden soll, dass halt also mindestens ein Drittel also bezahlbare Wohnungen entstehen sollen. Aber wie gesagt, es kann noch eine ganze Zeit dauern. Und es wurde auch gefragt, halt, was ist mit Zweckentfremdung, weil halt jahrelang die Wohnungen leer standen. Da hieß es, ja, irgendwie ist da nichts und man kann da auch nichts machen und es ist halt einfach so. Gut, und jedenfalls angeblich soll irgendwann was passieren und das heißt aber auf jeden Fall wird der ganze Gebäudekomplex wird wohl abgerissen. Und bis dann neue Wohnungen entstehen, irgendwann in ein, zwei Jahren. Wir mal sehen. Okay. Und jetzt gehen wir hier weiter bis zur Hermannstraße 48 und dort in den Hof hinein und dort wird jemand was erzählen zu der Geschichte vom Hermannstraße 48 Komplex. Kienitzer Straße ist ein Café, was sehr lange da gewesen ist und was auch vor zwei Jahren dicht machen musste, weil dem er plötzlich zweimal so eine hohe fache Miete zahlen sollte und es war klar, die kann er nicht finanzieren und es sei denn, er erhöht die Preise so, dass die meisten Leute, die dorthin gehen, nicht mehr hinkommen können. Und dann war der Laden zu, es gab dann ein, zwei Jahre Leerstand und jetzt sieht es irgendwie so aus, jedenfalls wird da was gemacht da drin. Und es hängt auch jetzt wieder ein Schild über der Tür, wo Polaris draufsteht. Wenn man dann mal guckt im Internet, findet man dann ein Polaris-Tattoo-Studio. Das ist wahrscheinlich wird das da entstehen. Die sind anscheinend, haben die das Geld genug, die Miete zu finanzieren, und mittlerweile wohnen ja auch hier Leute, die sich halt teure Tattoos leisten können, und anscheinend sind Tattoos auch wichtiger als soziale Treffpunkte. So, also wir sind jetzt hier in der H48. Kneipenmäßig eigentlich jetzt erstmal nicht so relevant, aber es gab eine WG, die einen Projektraum mitgemietet hatte, wo sich Gruppen treffen konnten oder wir auch feiern konnten, der für umsonst in Anspruch genommen werden konnte. Und ich erzähle jetzt aber ganz kurz was zur Geschichte. Es sind auch, ist relativ aktuell, deswegen bin ich auch ein bisschen emotional, weil auch ich habe hier 20 Jahre gewohnt und hier stehen einige, die viele Jahre hier gewohnt haben. Also es gab hier im Fabrikgebäude neben der Tischlerei auch noch eine sozialpädagogische Praxis und oben ein psychotherapeutisches Institut. Ansonsten war alles hier mit WGs voll. Und auch hier sind wir gekündigt worden wegen Eigentümerinnenwechsel. Es gab 2018 hatten sich schon Leute überlegt, aus dem Hinterhaus, aus dem Fabrikgebäude zu überlegen, ob wir das nicht selber kaufen könnten, haben viele Kontakte auch zum Bezirk gehabt. Deswegen haben wir relativ zeitnah 2019 im Winter, im Dezember, zwischen Weihnachten und Neujahr, wurde der Kaufvertrag abgeschlossen, hatte der Bezirk Bescheid gesagt, hallo, hier liegt uns ein Kaufvertrag vor. Und damals gab es ja noch die Idee, das mit Vorkaufsrecht und so weiter zu kaufen. Hatten wir auch alles in Sack und Tüten, den Bezirk auf unserer Seite, Finanzierung stand. Also es ging ja dann nicht nur um das Fabrikgebäude, sondern auch Vorderhaus, Seitenflügel, Hinterhaus. Also um sehr viel Geld, damals 14 Millionen hatten wir alles in Sack und Tüten. Und dann gab es dieses Urteil in Leipzig, was ja alle Vorkaufsrechte gekippt hat, und damit waren wir raus. Und das zog sich dann noch ein bisschen, bis wir dann alle auf einen Schlag Kündigung bekommen haben. Und alle WGs außer einer hat versucht, das über Klage drin zu bleiben, und haben in der ersten Instanz verloren und haben dann sich entschlossen, okay, wir nehmen, also es gab eine Abfindung, wir nehmen das Angebot an und ziehen aus. Kurioserweise gab es eine WG, die ein Jahr vorher oder anderthalb Jahre vorher eine Kündigung bekommen hat, die ist jetzt noch als letzte drin, weil das von einem anderen Gericht verhandelt wird, und die auch die Zusage haben, dass sie von den schon ausgezogenen Geld bekommen, falls sie dann doch verlieren. Ja, that's it. Also hier im Hinterhaus haben schätzungsweise 60 Leute gewohnt, und die letzte WG, also bis auf die, die jetzt hier noch wohnt, ist Ende Februar ausgezogen. Ja, traurige Geschichte. Wie bitte? Was passiert jetzt denn? Seitdem die WGs, also wir sind als WG als Erste ausgezogen, das war im Oktober 24, die Räume stehen leer. Schlösser ausgewechselt, leer. Ja, ja, also dadurch, dass das Haus war ja verkauft, und wir hätten sozusagen, der Bezirk hätte gesagt und hat es ja auch gesagt, wir melden Vorkaufsrecht an, das kann der Bezirk machen. Aber mit dem Milieuschutzgesetz und so weiter, also dieses Urteil hat halt, also das betraf nicht nur uns, sondern bundesweit alle. Und ja, es sind die neuen Besitzer, die keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Ja. Also es wird immer wieder annonciert für 20 Euro der Quadratmeter. Komischerweise möchte das niemand mieten. Also wir haben so 5 bis 7 bezahlt. Ja. Ich bin gerade relativ fit, was dieses Vorkaufsrechtsding angeht. Und die Frage wird mir sehr oft gestellt. Das ist so, dass die Landesverwaltungsgerichte und Oberverwaltungsgerichte haben immer Urteile gesprochen, die pro Vorkauf von Wohnhäusern waren. Dadurch konnte der Bezirk Häuser übernehmen und Wohnraum schützen. Dann hat das Bundesverwaltungsgericht, ich weiß das Jahr nicht mehr genau, ich glaube 21 oder 22, genau dagegen entschieden, und als oberstes Gericht ist das jetzt der Status, auf dem das Vorkaufsrecht ausgeübt wird. Und das heißt, sie können nur absolute Schrottimmobilien kaufen. Also Immobilien, die komplett baufällig sind und keiner haben will. Und dadurch ist es ausgehebelt, dass das Vorkaufsrecht deutschlandweit, also bundesweit, überhaupt eigentlich nur ausgeübt werden kann. Wir waren gerade im Gespräch mit dem Bezirksamt und die hatten 84 Anträge letztes Jahr vom Vorkaufsrecht und haben es einmal geschafft, das Vorkaufsrecht auszuüben. Und es war tatsächlich eine Schrottimmobilie, wo sie in einer Wohnung 10 Wohneinheiten gemacht haben und die verschimmelt waren an Menschen vermietet haben, die behandelt wurden wie Vieh. Entschuldigung. Ja, das ist die Gesetzeslage, was Wohnraum angeht. Und das gleiche Problem haben wir gerade auch über dem Dafgen im Haus. Das eigentlich sind alle bereit, der Bezirk wäre bereit, das Vorkaufsrecht zu ziehen, aber das funktioniert nicht. Und ich muss noch dazu sagen, dass die Ampelregierung ein Gesetz verabschiedet hat. Die hat das Urteil gesehen und hat ein Gesetz verabschiedet, um das Bundesbaugesetz zu ändern, damit man das Vorkaufsrecht wieder ausüben kann. Und es wurde 1,5 Jahre vom Justizminister, der das abzusegnen hat, also es wurde das Baugesetz wurde beschlossen, es wurde nur nicht umgesetzt, weil der Bundesjustizminister, der Herr Buschmann von unserer Lieblingspartei FDP, das blockiert hat. Und die jetzige Regierung könnte dieses Gesetz, was eigentlich ausgearbeitet ist, einfach umsetzen, machen sie aber nicht. Und deswegen haben wir diese Probleme hier. Und die hatten halt die Arschkarte hier, falls sie die letzten waren. Ja, Entschuldigung. Ich entschuldige mich. Gerdi, möchtest du noch was sagen? Ist ja jetzt letzte Station, oder? Ja gut, das war jetzt so mehr oder weniger die letzte Station. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, außer wer noch Lust hat, kann mitten in die Lunte kommen, dort gibt es Kuchen. Wer Bier trinken will, Bier gibt es glaube ich auch noch. Gut, okay, das war's. Ciao. Aber ich glaube, wir können auch über den Hof raus jetzt. Ja. Nee, lieber nicht. Ja, und schön, dass so viele Leute da waren. Und wenn die das noch weiter erzählen, was sie heute mitgekriegt haben, wäre es noch besser. Ja, soweit die Eindrücke vom Kiezspaziergang im Neuköllner Weisekiez, verdrängte Kneipen und was das eben auch zeigt über den Rest des Lebens dort in diesen Kiezen, der unverminderte soziale Krieg von oben gegen unten, die totale Inwertsetzung von allen Bereichen menschlichen Lebens geht weiter und natürlich gibt es auch eine Menge Widerstand dagegen, das ist glaube ich deutlich geworden in diesem Beitrag. Wer das weiterverfolgen möchte, es gibt NK44, das gibt sowohl einen Blog auf No State Net als auch die Social Media darunter und da könnt ihr bestimmt eine Menge mehr Material und Interessantes finden. Diese Sendung gibt's auch als Mitschnitt über unseren Radioblog radioaktivberlin.nostatenet. Und das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen kann und einen neuen Jingle aufnehmen kann. Bis dahin hören wir den hier aus den 90er Jahren aus dem Todestrakt der USA. Und mein Name ist Markus, ich verabschiede mich, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal.